Ruby, die Ruhe der Frieden mild, die Sehnsucht du und was sich hielt, ich weihe dir, o Lust und Schmerz, zur Wohnung hier, mein Abundherz, mein Herein bei mir und schließe du still hinter dir die Pforten zu, zwei warnen Schmerz aus dieser Brust, o sei dies Zelt von deinem Land alleine lebt. O fühle es ganz, o fühle es entfällt von deinem Land alleine.